Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema immer noch Romantiker in die Jahre gekommen, New Wave der 80er im Rückblick. Gibt sie wieder oder immer noch. Echo and the Bunnymen aus Liverpool, die wirklich gute, stimmungsvolle Popsongs geschrieben haben. Das kam von ihrer ersten LP Crocodiles Rescue, der Titel. Und das stammt aus dem Jahr 1980. Bevor Ian McCulloch, Sänger der Bunnymen, seine eigene Gruppe gründete, war er mit Julian Cope in einer Band. Letzterer formierte die Teardrop Explodes, eine der in meinen Augen extrem unterbewertete Gruppe, die fantastische Alben herausbrachten. Einige Songs wurden in den 90ern wiederveröffentlicht, wie diese Single von 1980, The Teardrop Explode mit Treason. Where did our love go? Oh, don't Als ich vor einiger Zeit Gary Numan live sah, fiel mir auf, dass die Leute im Publikum ganze Synthie-Melodien mitsangen. Lieder aus den frühen 80ern sind heute auch mit ihren Eigenarten längst zu Evergreens geworden. Das Phänomen kann man auch bei Konzerten von The Cure beobachten, die übrigens über 20 Jahre erfolgreich im Geschäft sind. Wir hörten gerade einen alten Song von einer Live-Aufnahme von der CD Paris, das Stück Play for Today. Davor eine Gruppe, die auf keiner 80er-Jahre-Party fehlt, Soft Cell, mit ihrer Coverversion des Songs Where Did Our Love Go. Die folgende Band kann man wirklich als totale Romantiker bezeichnen. Die Rede ist von den Lotus Eaters, die 1984 mit No Sense of Sin ein bemerkenswertes Album veröffentlicht hatten, auf dem sie dermaßen rumschmachteten und Klischees verbreiteten, dass es schon fast wieder gut war. Die kommerzielle Rechnung ging nicht auf, aber dafür waren sie zu weit wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Aber dennoch, man kann sie heute immer noch wieder gut hören. Lotus Eaters mit dem Stück First Picture of You. Thank you. child almost gone. It seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain it never stops, and I've no particular place to go. When I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life are wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life are wilder. Was wäre der New Wave ohne diese seltsame Gruppe gewesen? Japan um Sänger David Sylvian, der diesen Aspekt mit seinen Solowerken konsequent weitergeführt hat. Zu dem gerade gehörten Stück Ghosts gab es auch ein Video, den man Mitte der 80er ganz im Trend der Zeit in speziellen Bars, sogenannten Videobars, schauen konnte. Von Punk zu New Wave lange erhalten sind sie uns geblieben, CUC and the Banshees, die auch entscheidend den New Wave mitgeprägt haben. Diese Single erschien im Mai 82, CUC and the Banshees und Fireworks. sprach ich doch gerade noch vom Punk. Viele Gruppen, die sich in dieser wilden und sehr kreativen Zeit in England zusammentaten, verfeinerten dann über Jahre ihren Sound. Bei Gang of Four wirkte das schon fast abstrakt. Also ihre Anfangsklänge waren wirklich sehr abstrakt und nachher wichen diesen abstrakten Klängen doch mehr die Popsongs. Aber danach war es vorbei mit Gang of Four. Gitarrist Andy Gill ist heute übrigens ein angesagter Produzent. Gang of Four mit I Will Be a Good Boy. Mit I Will Be A Good Boy. Richtig romantisch auf den Punkt brachten es The Passions. Ich bin verliebt in einen deutschen Filmstar. I'm in love with a German Filmstar. Kein Wunder, dass sich dieser Song aus den frühen 80ern noch auf so manchem New Wave Sampler findet.